Damit herzlich willkommen zum Gag-Reflex-Podcast im April 2018. Es sei denn, ihr hört diese Folge erst in 10 Jahren, dann herzlich willkommen in der Zukunft und mein Beileid für den Tod von Lars Pausen. Wir sind hier mit einer brandneuen Ausgabe vom Gag-Reflex-Podcast. Lars Pausen, Andreas Lingsch, Lars. Es ist so lange her. Was machen wir hier eigentlich? Von mir herzlich willkommen. Natürlich, liebe Zuhörer, schön, dass ihr auch in diesem April noch am Start seid. Wir versuchen, eure Probleme mit pfiffigen Sprüchen zu unterlegen. Das heißt, ihr habt Probleme und wir helfen dort, wo wir nicht können, die Barone von Lingsch-Paulsen. Das ist unsere Aufgabe. Mhm. Ihr habt uns wieder ganz viele Fragen geschickt. Genau. Was war das denn? Kurzer Stopp. Wir dachten, die Aufnahme bricht ab, deswegen haben wir sofort das Entertainment eingestellt. Aber dann die Entwarnung, es geht weiter, deswegen sind wir zurück. Beide sofort aufgehört zu lachen. Alles, wie so eine Katze, die an meinen Nacken greift, so total errormäßig gerade. Und es geht weiter. Ja, also schön, dass wir hier sind, Andreas. Schön, dass es dich gibt. Und jetzt lies mal die erste Frage vor. Also die E-Mail hast du schon rausgehauen, ne? Wenn haben wir eine neue, weil ich oft gefragt werde, Andreas, auf der Straße auch oft, was ist eigentlich eure neue E-Mail-Adresse so bei der Penny-Kassiererin, die 56, sie fragt, sag mal, ich habe eine Frage eingeschickt und sagt, nee, ist jetzt eine neue E-Mail-Adresse. mail@gagreflexpodcast.de, da sind wir zu empfangen. Wenn ihr auch eine E-Mail an die alte Adresse geschickt habt, kriegen wir die natürlich trotzdem, ja, aber nach und nach werden wir diese E-Mails löschen und dann sind wir nur noch unter mail@gagreflexpodcast.de. Zu erreichen. Wir freuen uns außerdem über eure Spenden auf Patreon. Mehr dazu später. Jetzt kommen wir zur Frage. Guten Tag, verehrte Herren. Ich mache es kurz, bin seit 6 Jahren mit meiner Freundin zusammen. Seit diesem Jahr hat sie allerdings eine Kondompflicht eingeführt. Sie sagt, die Pille hat zu viele Nebenwirkungen für sie. Frage an euch, sie verstehen und ihr einen Gefallen tun, trotz unglaublicher Unlust an dieser Art des Sexes, oder Schluss machen und sich eine suchen, die diese Erkenntnis noch nicht hatte? Bin wirklich am Verzweifeln, weil sonst läuft alles gut. Lieben Gruß. Irgendwie kommt mir das so bekannt vor. Mir das nicht letztens irgendjemand erzählt? Und die Ronnie Gags fallen wir jetzt wieder ab. Nee, das meine ich gar nicht. Also viele wussten es ja nicht, dass sie 8 Jahre in einer Beziehung war, aber das wollte ich gerade gar nicht erwähnen. Sondern nee, irgendjemand hat mir das jetzt erzählt. Dass wir die Frage schon mal hatten. Wir haben so viele Running Gags. Gag-Reflex ist ein einziger Running Gag. Könnte man abbrechen. Das überlege ich die ganze Zeit. Irgendjemand hat mir das doch erzählt. War das vielleicht jemand? Erzähl mir jetzt schon die Mitarbeiter-Sachen und schicken dann hier Fragen ein? Wahrscheinlich hast du nachts um 3 wieder im Gag-Reflex-Podcast gelesen, weil du auf die Schnelle keinen Porno angucken wolltest und deswegen dich an den Fragen ermächtigt hast. Ja, finde ich hardcore. Also eine Kondompflicht nach so langer Zeit, das ist ja wirklich wie mehrere Schläge in die Fresse. Dann einfach mal über alternative Verhütungsmethoden informieren. Es gibt da ja mittlerweile wirklich ganz exzellente Alternativen zur Pille. Wenn sie die Hormone nicht verträgt, kann sie sich zum Beispiel eine Spirale oder sowas. Ich glaube, anal einführen macht man das. Ja, oder. Müsste man aber nochmal nachlesen. Ja, oder halt ins Gesicht kommen, ne? Also, das ist doch, so meine ich immer Schwangerschaften, weil es dann doch sehr mühselig ist, das nochmal abzukratzen und nochmal sich zu befruchten. Aber einer meiner besten Kumpels hat aber wirklich, bis er 19, 20 war oder so, gedacht, dass es reicht, wenn man vorher rauszieht. Ja, und? Ist es Quatsch, oder wie? Ja, natürlich ist es Quatsch. Ach ja, ganz ehrlich, weil währenddessen schon 1, 2 Tröpfchen da mal rauskommen oder wie, oder was, ist doch auch ein bisschen übertrieben. Ich glaube, das ist von der Wissenschaft auch, um uns ein bisschen Angst zu machen, oder? Ja, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass Timo gerade mit einer Führung hier reingehen wollte und das jetzt leider nicht möglich war. Unser Community Manager oder wie, oder was? Ja. Gut, also wir kommen zur Beantwortung nochmal. Danke. Nein, was ich aber noch sagen wollte, tatsächlich ist das ja nicht ganz unbegründet. Denn wenn man sich wirklich mal anguckt, die Pille ist ja wirklich extrem wesensverändernd, was da an Hormonen in unsere lieben Frauenkörper reingepumpt wird. Also ich sag mal, da würde die eine oder andere Bio-Kuh aufatmen, wenn sie sieht, wie wenig Anabolika Sino bekommt. Shoutout nochmal an Unge. Deswegen, es kann ich schon verstehen, dass man als Frau einfach irgendwann keinen Bock mehr hat, das ständig alles runterzuschlucken. Pille. Ja, ich weiß natürlich, was du meinst. Ja, sehe ich genauso. Und es werden ja jetzt auch irgendwie so Alternative, die Pille für den Mann oder sowas. Oh nee. Och Gott, ja, das fehlt mir gerade noch. Was wahrscheinlich auch mit extremen Hormonenzuschuss und sowas verbunden wird. Also das, glaube ich, ist die falsche Richtung. Wenn dann noch eher so mechanisches Zeug sich schön einpflanzen lassen und dann alle 2-3 Jahre, oder was weiß ich, die wieder rausflopfen lassen, nennt man das, glaube ich, medizinisch korrekt bei einer Spirale. Das, finde ich, ist die Zukunft und nicht irgendwelche Pillen und auch keine Kondome. Es ist auch, aber auch keine wirkliche Spirale, ne? Also, weil da hatte ich immer Angst, dass man sich dann drin verfängt, quasi in der Spirale. Ja, ja. Wie so ein Stahlpeniskäfig, der abgeschlossen wird von der Herrin. Dass man sich da verfängt, aber es ist, glaube ich, nur so ein kleiner, eine Platte oder doch, was? Doch, das ist schon so eine Spirale. Also Männer, die viel Sex haben mit Frauen mit einer Spirale, haben dann auch meist vorne an der Spitze so einen leicht geriffelt, so einen gleich geringelten Penis, wie von so einem Schwein. Oh Gott. Also ich meine, irgendwann ist natürlich auch ein bisschen übertrieben mit dem ganzen Verhüten. Irgendwann könnt ihr das ja auch gleich mit Stacheldraht da unzugänglich machen. Also wir wollen ja auch ein bisschen Sex haben und ich finde, es gehört ja auch ein bisschen zur Geilheit dazu, dass man eben das Gefühl hatte, ey, ganz ehrlich, ich finde es gerade richtig geil, so geil, dass ich mir gleich mein restliches Leben versauere, indem ich jetzt hier einfach komme, als wäre es nichts Gutes. Und dann kommt noch was anderes raus wieder, meinst du, ja. Ja, also ich wollte nicht natürlich nichts gegen Kondome sagen, sondern was gegen Kondome, wenn man in einer 6-jährigen Beziehung steckt. Ich glaube, das ist dann schon echt anstrengend und dann müsst ihr einfach drüber reden. Weiß denn sie überhaupt, dass du kurz davor bist, sie umzubringen, weil sie diese Entscheidung getroffen hat? Also weiß sie, dass du unzufrieden bist, wenn nicht, dann musst du es ihr natürlich sagen. Ja. Naja, aber man kann da auch schon mal mit der Frau reden. Also. Das habe ich ja gerade gesagt. Ach so. Ja, viel mehr kann man da ja nicht sagen. Also Schluss machen fände ich schon hardcore. Also allein schon, dass du auf den Gedanken kommst, soll ich jetzt Schluss machen, zeugt doch davon, dass du in einer unglücklichen Beziehung bist. Wahrscheinlich wirst du gehauen. Ich weiß nicht, was genau vorgefallen ist, aber das hast du offensichtlich jetzt gerade nicht geschildert. Gerne bei der nächsten Frage. Aber wenn du darüber nachdenkst, nach einer 8-jährigen Beziehung, 6-jährige Beziehung abzubrechen. Immer mit so einer 8-jährigen Beziehung. 6-jährige Beziehung abzubrechen, Mann. Weil sie gerne jetzt Kondome verwendet. Dann sind die Probleme anderswo. Okay, konstruktiver Vorschlag noch. Was doch? Du kannst natürlich, ich habe nicht zugehört, deswegen weiß ich. Du kannst natürlich den Sex, den du mit Kondomen bestreiten musst, auf 50% reduzieren. Du kannst dir natürlich, statt Schluss zu machen, eine Affäre suchen, mit der du es ungeschützt treibst, sodass also quasi jeder zweite Sex mit der Affäre ist, schön ungeschützt, und du nur noch zu Hause einen Gummi drüber, quasi wenn du den Schlüssel aufhängst, den Wohnungsschlüssel, ziehst du dir die Tüte drüber, und wenn du das Haus verlässt morgens, dann ziehst du es halt ab und dann kann der Kleine wieder raus. Ja? Gibst du Permanent Condoms? Bestimmt, so wie Kontaktlinsen, meinst du? Dass es so Tages- und Monatskondome gibt? Ja. Dass du so nach einem durchgevögelten Single-Monat schleppst du so einfach so einen 3-Kilo-Beutel mit dir. Ja, und das ganze Urin müsste natürlich dann da auch noch gelagert werden. Das stimmt, ja. Oh Gott. Genau, dass es so ein sich füllender Ballon ist und immer so ein bisschen so ein Jeopardy ist, bei welcher Frau er jetzt komplett hochgeht. Jesus. Und dann hast du halt das ganze Fiasko. Und dann, ganz ehrlich, hilft dir keine Spirale der Welt gegen 6 Liter Kot, Urin und allem möglichen. Kot? Kotest du aus dem Lümmel? Naja, aber wenn du schon mal so ein Beutel... Ja, ab und zu kommt doch mal ein bisschen Kot noch mit raus. Wenn du schon so einen Beutel bei dir hast, ich glaube, dass du dann früher oder später da auch den Hausmüll mitlagerst, oder? Es gibt bestimmt Wochenkondome. Also trennen. Mülltrennung. Nein. Ja, unten ist die Kacke. Ja, also wir sind wir sind 10 Minuten drin im Gag-Reflex-Podcast und ich würde sagen, wir schwimmen schon wieder schön in der Suppe. Ich denke ja immer, vielleicht kriegen wir irgendwann die Kurve, dass wir nicht mehr so pubertär von Kacken und Pissen reden. Ich habe tatsächlich noch eine Frage, das wäre die asozialste Frage, die wir je hatten. Ich muss mal ein bisschen gucken, wie das Feeling gleich ist, ob wir das machen. Das soll euch aber nicht abhalten, davon auch normale Fragen zu stellen. Also denkt nicht, nee, meine Frage ist nicht relevant, weil ich meine Frau nicht anscheiße beim Sex. Es könnte trotzdem was sein, was für uns relevant ist. Ja? Ja, willst du jetzt eine Frage vorlesen und dann überlegen wir uns erst dann, ob wir sie beantworten? Also nee, ich überlege die. Nee, ich habe eine, wo ich weiß, sie ist ziemlich asozial, die ist vielleicht was ein Rausschmeißer. Ja? Ah, okay. So ab 30 Minuten kann man sich sowas mal widmen. Ja? Genau. Ja, fürs letzte Drittel, okay. Das letzte Drittel bei Gagreflex, liebe Zuhörer, die früher abschalten, ist immer das beste Drittel. Genau. Asozial so. Und grüßen. Welche möchtest du weitermachen? Ja. Du kannst dir irgendeine aussuchen. Ist hier noch nicht die Asoziale dabei? Nee. Welche hast du da oben? Nee. Kannst alles machen. Ich bin männlich 20 Jahre alt. Ja, mach doch. Hab mich nun vor knapp 2 Wochen von meiner Freundin getrennt und habe aus Langeweile, Neugier und purer Einsamkeit letztes Wochenende mal Tinder ausprobiert. Nach einem langen, machtlosen Samstagabend. Nee, matchlosen. Samstagabend. Aber sehr gut. Matchlosen Samstagabend fühlte ich mich nur noch einsamer und beschissener. Um 2:30 in der Nacht habe ich nun dann doch eine Dame gefunden und sie nach einem Match mutig angeschrieben. Spulen wir 2 Tage vor und ich bin ihr völlig verfallen. Sie hat alles, was ich an einer Frau will und kommt, was unseren Quoten-Ossi Andreas bestimmt freut, aus dem herrlichen Sachsen-Anhalt. Sie erwidert diese Gefühle auch sehr. Nur bin ich jetzt im Zwiespalt. Ich habe mich von meiner Freundin getrennt, weil ich jung bin und meine Freiheit genießen wollte. Der Plan war es also, mich endlich mal anständig durch die Weltgeschichte zu bumsen und ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln. Jetzt sitze ich aber leider wieder im Liebeszug-Express auf direktem Wege Richtung Beziehungshausen. Nice. Ich weiß schon, manch einer denkt sich jetzt vielleicht, seine Probleme will ich haben. Er hat zu viele tolle Frauen im Leben, sieht zu gut aus und sein riesiger, stattlicher und vor allem beschnittener Penis ist einfach zu groß. Aber Kacke, Alter, ich kann doch diese wirklich tolle Frau nicht einfach ziehen lassen, weil ich Freiheit will, oder? Bitte helft mir. Ja, also der Plan rumzutindern und sich mal eine Zeit lang auszuleben und dann trifft man eine Frau, mit der man sich doch mehr vorstellen könnte, hatte ich tatsächlich auch schon. Eigentlich bin ich ja noch in dieser Rest-Tinder-Phase. Aber da trifft man, also eigentlich sucht man ja dann auch Frauen, wo man von vornherein weiß, okay, das ist eher was für 1 oder 2 Mal oder 3 Mal, je nachdem, wie gut man drauf ist. Aber leider hat man das Pech, dass, sag ich mal, jede 100. Frau auch noch ein bisschen Charakter hat und Charisma hat und sogar als Persönlichkeit interessant ist. Und dann wird es natürlich gefährlich, ne? Weil die Chance, auf so eine Frau zu treffen, ist natürlich erstmal relativ gering. Mhm. Die meisten sind nämlich wirklich nur für den Sex zu gebrauchen. Aber dann hast du halt Pech und triffst so eine mit Charakter. Und dann gibt es natürlich ein großes Dilemma, ne? Die dir zumindest irgendwie was vormachen, weil sie dich genau kennen und dann so tun, als seien sie irgendwie charismatisch und ja, weil sie genau wissen, wie sie sich vor dir verhalten sollen. In Wirklichkeit sind die natürlich oft anders. Das ist so eine Frage, die ich mir oft gestellt habe. Aber gut. Kommen wir zurück zu. Was, ob sich Frauen verstellen? Naja, man sagt so, ach ja, die anderen sind auch alle doof und so. Und dann ist eine, das ist die Richtige, die hat auch noch Charakter. Weißt du was? Die anderen haben auch Charakter, aber die haben vielleicht einfach keinen Bock auf dich. Ich glaube, je hübscher man ist, desto weniger Charakter hat man und Notwendigkeit, Persönlichkeit auszubilden. Ich glaube, Persönlichkeit bildet sich hauptsächlich durch Niederlagen, durch Rückstöße, durch solche Sachen. Nein. Natürlich. Völlig albern. Es ist natürlich ein Grund, also es kann sicherlich dazu führen, aber dadurch, dass es auf beiden Seiten Ausnahmen gibt, ist diese Aussage nichts als Hetze. Also ich kenne das auch sehr gut sogar mit dieser Anfangs-Tinder-Phase. Ich war ja in der Beziehung und als ich dann wieder Single wart und dann quasi mein erstes, also die ersten Tage hast du ja eh keine Matches, weil es ja erstmal dann irgendwie wissen muss, wer du bist und was du magst und du musst ja auch selbst erstmal ein bisschen swipen, bevor was kommt. Aber wenn dann die ersten Matches kommen und du auch dein erstes Treffen hast, dann wirst du zumindest, wenn du lange in der Beziehung warst, ganz schnell in dieses Beziehungsdings wieder zurückkatapultiert. Weil du kennst, also bei mir war es zum Beispiel zumindest so, ich kannte ja nichts anderes, ich kannte ja eigentlich nur mein Beziehungsleben. Und war dann auf einmal Single und treffe mich mit einer Frau und mein Körper und mein Geist und alles reagiert ja so, als seien wir jetzt zusammen, mehr oder weniger. Zumindest unterbewusst, nach außen hin nicht. Aber unterbewusst glaube ich, dass dann bei mir beim allerersten Tinder-Date auch schon ganz schnell so Gefühle hochkamen, aber so Gedanken hochkamen, oh, vielleicht habe ich ja jetzt schon wieder jemanden gefunden, echt, das ist eigentlich voll nett. weil ich irgendwie das in der Beziehungszeit gar nicht so richtig realisiert habe, dass auch andere Frauen irgendwie interessant sein können. Und in dieser Single-Phase habe ich das beim ersten Mal, oh, das ist ja eine interessante Person. Dann beim zweiten Date, oh, ist vielleicht nicht die richtige, aber trotzdem eine interessante Person. Und das war lustigerweise erst dann irgendwie gesehen, dass es ja viele interessante und auch viele hübsche Frauen gibt, ja, mit denen man potenziell zusammen sein kann. Ich kann dir aber nur sagen, das ist wahrscheinlich gerade nur so eine Phase. Dadurch, dass du jetzt noch Zweifel hast, würde ich erstmal das locker angehen lassen und noch ein bisschen weiter tindern. Und wenn du danach dreimal merkst, okay, die erste war immer noch die beste von allen und ich will mit der zusammenkommen, dann kannst du wieder angekrochen kommen. Aber heimlich, mach das heimlich, dass die erste nichts davon mitbekommt. Noch seid ihr nicht zusammen, noch ist es nicht fremdgehen, ja, noch kannst du schön rumbumsen. Ab wann ist der Punkt, wo man nicht mehr rumbumsen kann? Wann wird es wirklich zu einer Beziehung? Gibt es da Signale, gibt es da Punkte, wo man sagen muss, alles klar, jetzt, wo sie seit 6 Monaten bei mir wohnt, sollte ich aufhören, andere Frauen in der Wohnung zu bumsen? Ist das der Punkt? Ja, jetzt, wo der Ring an deinem Finger ist. Oder ist es ihr Geburtstag oder was? Nee, das ist tatsächlich eine Frage, die nicht geklärt ist und die wahrscheinlich noch von Philosophen der Zukunft irgendwann mal diskutiert und erklärt werden sollte. Und ich glaube, das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Aber ich glaube auf der anderen Seite, man merkt das schon. Also viele, die dann hinterher sagen, ich wusste ja noch nicht, dass wir zusammen sind, das ist oft nur eine Ausrede. Also irgendwann merkst du, okay, wir treffen uns irgendwie regelmäßig, fast jeden Tag. Und dann kannst du nicht sagen, oh, ich wusste nicht, dass wir zusammen sind. Ich dachte, ich könnte dann morgens, bevor wir uns treffen, noch irgendwie eine andere bumsen. Ja, genau. Und dann ist es irgendwann so. Aber versucht man das nicht so lange wie möglich rauszuschieben? Versucht man nicht so lange wie möglich zu sagen, du, wir können gerne einen Kaffee trinken. Ich muss halt vorher noch mit einer von deinen Freundinnen schlafen. Und würde danach rumkommen, das ist doch kein Problem, weil wir noch nicht zusammen sind. Also manchmal ist man ja noch nicht zusammen, aber man ist dann schon auf der Straße zum Zusammensein und da will man natürlich nicht so einen Bump in the Road haben, der da heißt, ja, ganz recht, diese Brasilianerin, die hier für einen Monat in der Stadt ist, die habe ich genagelt, ganz recht. Too close to reality, oder? Nee. Nee, okay. Brasilien noch gar nicht. Nee, keine Brasilianerin im Bett gehabt? Mhm. Ja, also nicht. Gut, bei den Gekauften weiß man das ja immer nicht genau, wo die herkommen. Ne? Sie sagen dann ja immer, sie sind irgendwie Latinas, in Wirklichkeit sind es Türken. Das haben wir auch schon erlebt bei einer Prostituierten, mit der wir auf der, meine Kumpels und ich sind über die Heinrichstraße, das ist der andere Puff in Hamburg, Heinrichstraße, wo wir hier Rocket Herbertstraße. Herbertstraße in Hamburg ist eine Straße, wo dann eben quasi links und rechts die Frauen im Schaufenster stehen und da sind wir auch mal drüber gelaufen und haben das Gespräch mit einer gesucht und sie meinte dann, sie sei Spanierin und mein Kumpel kann Spanisch und hat dann eben sie was auf Spanisch gefragt und sie konnte nicht antworten. Nein. Und man hat, also es ist wohl bekannt, dass eben tatsächlich viele Prostituierte sich, wenn sie Türken sind oder Araber sind, sich als Spanier ausgeben, weil das für die Freier wohl irgendwie exotischer und anziehender wirkt. Ah, okay. Und damit die Frauen halt nicht getötet werden wahrscheinlich, ne? Ja, das, von ihren Brüdern. Ja, das kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht. Okay, na gut, ist ja südländisch hauptsächlich, ne? Ja. Also deswegen finde, um da nochmal zurückzukommen, ich finde schon, dass das zu merken ist und dass es hinterher eigentlich keine Ausreden geben sollte. Ich hatte auch in der Anfangszeit, Tinderzeit, so in meinem Jahr, hatte ich auch Frauen, mit denen ich mich über längere Zeit getroffen habe, habe da aber immer klare Signale gegeben, dass ich ein Lebemann bin und quasi nicht monogam lebe gerade. Und da habe ich mich dann auch mit anderen noch gleichzeitig getroffen. Aber es ist auch schon anderweitig so gewesen, dass man eben langsam eine Beziehung angefangen hat und eben nicht mehr mit anderen rumgedödelt hat. Aber dein Signal war dann einfach nicht zum Standesamttermin zu kommen, ne? Das war dann der Punkt, wo du gesagt hast, nee, so ernst nehme ich es dann doch nicht. Ja, ja. Zur Abtreibung gehst du schön alleine. Ja. ja, also ich bin männlich, 20 Jahre alt, schreibst du. Um jetzt nochmal konkret dir zu antworten, ganz ehrlich, wenn du denkst, du hast Bock auf eine Beziehung, dann starte das doch ruhig mit ihr, weil du bist 20 Jahre alt, das ist eine gute Chance, dass das nicht deine letzte Freundin, du in 3 Jahren dich immer noch rausbumsen kannst und in 6 Jahren und in 12 Jahren immer noch. Von daher geh doch ruhig in diese kurzatmige Beziehung, was soll da groß passieren? Ja, wobei ich glaube, 20 ist ein ganz kritisches Alter, um eine Beziehung anzufangen. habe ich das Gefühl. Weil entweder nee, du bist halt schon vorher in einer Beziehung und hast dann so eine Ellenlange wie ich, dann kannst du dich danach irgendwie raumdöseln. Ja. Oder du warst schon immer Single und hast dann aber mit 20 deine erste Freundin, wo du sagst, okay, mich ballert's richtig weg. Dann bist du aber mit der zusammen und vielleicht trennst du dich dann irgendwie mit Mitte 30 und dann hast keine Haare mehr auf dem Kopf und dann ist Tinder auch nicht mehr so leicht. Nee, ich glaube, wenn du mit bis 20 noch keine Beziehung hattest, dann ist es unwahrscheinlich, dass die erste so lange geht. Weil du dann mit, wann bist du in deine erste Beziehung gegangen? Wie alt warst du da? 19. 8 Jahre? 19. 19 schon? Mhm. Okay, weil es gibt ja so die gefühlt mit 13 zusammenkommen und dann mit 16 die erste Abtreibung kam. Die machen ja diesen ganzen Growing-up-Prozess auch zusammen mit und bleiben dann zusammen. Ich glaube mit 20 die erste Beziehung, das wird ein schönes Jahr, aber rechne dir da nicht mehr aus. Ja. Ich würde gucken, dass du vor ihrem zweiten Geburtstag wieder raus bist aus der Nummer. Ja, also wenn du merkst, das ist die richtige, dann mach es doch. Aber die Zweifel, die solltest du nicht unter den Tisch kehren, sondern dann dir eher aktiv Gedanken darüber machen, warum die Zweifel überhaupt noch da sind. Ja, richtig. gehen wir mal in die andere Richtung. Okay. Grüße euch zwei. Ich habe ein kleines Problem mit meinem Job, beziehungsweise andere machen daraus ein Problem, denn ich werde seit ich vor ein paar Monaten meine neue Arbeitsstelle als Radieschenfarmer in Klammern Pflücker angefangen habe. Was? Relativ häufig von meinen Freunden und Verwandten damit veralbert, dass mein Job doch nichts Anständiges wäre und einfach lustig ist. Ja, das können wir schon mal gar nicht bestätigen. Ja. Meistens war es nur als Spaß so dahingesagt, aber ich merke, wie manche es doch irgendwo ernst meinen. Ich selber habe eigentlich viel Spaß bei der Arbeit, habe aber das Gefühl, sozial eine Stufe runtergerutscht zu sein. Wenn ich neue Leute kennenlerne und ihnen erzähle, als was ich arbeite, wird das oft erstmal als Witz gesehen und es wird gelacht. So stelle ich mir also die Frage, ob es das wert ist, Spaß im Job zu haben, aber weniger von anderen ernst genommen zu werden. In meinem alten Beruf als Vertreter für Nähmaschinen hatte ich dieses Problem nicht. Was ist das dafür für ein Leben? Fehlt jetzt aber am Spaß. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Einfach so weitermachen oder doch kündigen und wieder im alten Job Fuß fassen? Weißt du was, dein Leben lang war das Problem nicht dein Job, sondern das Produkt. Ja. Das Problem ist das Radieschen. Hey, du kannst Äpfel pflücken, du kannst Gurken pflücken, was weiß ich, alles mögliche kannst du pflücken, aber das Gemüse Radieschen ist allein schon vom Namen so bescheuert, dass man nicht sagt, ich bin ein Radieschenpflücker. Ja, es hat eine Verniedlichungsendung. Es ist keine Radiese, es ist ein Radieschen. Okay? Man kann nicht sagen, ey, ich habe mir heute wieder richtig einen verhoben, weil ich irgendwie zwei Büschel Radieschen von A nach B getragen habe. Ist nichts Cooles. Wenn du Kürbisse pflückst, dann sind es immerhin 7-Kilo-Dinger, die man hin und her wirft. Habe ich schon gemacht. Aber Radieschen, wirklich. Also das ist das einzige Problem. Du machst dir Gedanken über deinen Job. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist das Radieschen. Radieschen sind zwar, muss ich wirklich mal sagen, einer meiner Lieblings. Ist es überhaupt ein Gemüse? Ja. Ja. Nachtschattengewächs oder irgendwas. Ist auf jeden Fall. Abfällig von Nachtschattengewächs. Nein. Als wäre es so ein Kunstbegriff der Tomaten. Nachtschattengewächs. Jetzt zweifle ich das wissenschaftlich an, dass es sowas überhaupt gibt. Der Ton war nur da, weil ich dann dachte, jetzt schreiben uns die Leute: nee, genau genommen ist es kein Gemüse, sondern Nachtkohlrabi. Ganz ehrlich, wir würden uns das wünschen. So ein Feedback kommt nie auf einzelne Folgen so detailliert. Stimmt. Ja, also Radieschenpflücker. Bei mir kommt immer nur: halt lieber deine Fresse, wenn du über türkische Frauen redest. Echt? Ja. Echt? Wo kommt das denn? Ja, scheiß drauf, Mann. War aber geil. Wieso kriegen ich da nichts mit? Nee, weil du nicht so rassistisch bist wahrscheinlich. Ja, aber kriegst du dann persönliche Nachrichten? Ach so, ja. Gab's schon ein paar Mal. Ja, cool, ey. Ich bin voll in Araber-Gang und du bist da hinten raus, ey. Also das Problem ist erstens Radieschen und zweitens auch der Begriff Pflücker. Kannst du nicht sagen, was ist das? Du bist Bauer oder nicht? Nee, nicht Bauer, du bist Erntehelfer, irgendwie sowas. Sag doch, also du bist Erntehelfer. Also Radieschenfarmer klingt für mich, als wäre man im Landwirtschaftsverbund und würde da heimlich als schwul geoutet werden. Das ist so, der Meier, der ist doch heimlich Radieschenfarmer, weil er kleinen anderen Bauern an die kleinen Radieschen packt. Das ist für mich, das ist schon mal nicht cool. Es gibt auch halt auch keine geilen Maschinen, die man da fährt als Radieschenfarmer. Ja. Es gibt keine geilen Tools, wo man sagt, ich fahre hier immer einen Trecker oder so, ich kann da mal ein Mädel mitnehmen auf dem Schornstein, wie Julia Krüger uns damals gefahren hat, 50 Meter lang. Das ist ein großes Problem, also wechsel die Frucht oder die Frucht wechselt dich. aber man muss natürlich auch fairerweise sagen, das ist nicht leicht, nachdem man so einen eher coolen Job wie Vertreter für Nähmaschinen gehabt hat, dann nochmal zurückzufinden in die normale, nicht ganz so geile Arbeitswelt. Ne? Ja, war ein krasser so Ficker. Ist. Als ja. Nähmaschinenvertreter bist du einfach krasser Ficker. Ich glaube, unabhängig von diesen Jobs bist du bestimmt ein richtig cooler Typ, weil nur coole Typen suchen sich solche Jobs aus. Find das heißt, auch. Wenn ja. du sozial herabgestuft wirst, liegt es mit Sicherheit nur an deinem Job aber und nicht an deinem lächerlichen ja. Auftreten. Ja, das wollte ich nämlich vorhin auch mal aussagen, mit dem du hast dein Leben lang einfach das falsche Produkt gewählt. Auch ein Vertreter ist nicht unbedingt uncool. Du kannst Vertreter von, keine Ahnung, einer AK-47 sein. Oder so wie Deutschland, der deutsche Außenminister eigentlich, ja. Oh, ui, sozialpolitisch Waffenexporte, oh, da wechselt aber der Ton jetzt, ja. aber du hast dich für Nähmaschinen entschieden, was schon so ziemlich das Uncoolste ist. Stand bei dir vor der Tür schon mal jemand und hat gefragt, möchten Sie eine Nähmaschine kaufen? Nein, tatsächlich nicht. Aber ich habe meine alte schon mal abgegeben an einen. ja, also, ja, und Radieschen, wer geht denn heutzutage noch auf den Acker, um Radieschen zu farmen, wenn man das auch alles am Handy auch machen kann? Ja, also, Link in der Bio. Vertreter für Nähmaschinen können mich mal garn haben, ne, sage ich an der Stelle. Gut, ich merke schon, ich hatte dich die letzten 30 ja, Sekunden gar nicht mehr. Ja, weil ich wollte so ein bisschen zusammen und dann merke ich, okay, alles klar, da kommt gleich eine Bombe. und dann so, okay, das Ding war nichts mehr, kleines Tischfeuerwerk, war zu alt. Also. Ja, was soll ich eurer Meinung nach tun? Also, aber grundsätzlich die Thematik, herabgestuft werden durch einen Job. Ja, da kannst du dich ja an unseren Edeka-Kassierer da. Genau, ja. den Bogen wollte ich nur noch schlagen. Achso. Wobei ich vor ein paar Wochen sehr interessante Gespräche mit Supermarktkassierern hatte. Es war eigentlich eine Art Date mit mehreren Frauen. Und ich habe so Spaß gehabt mit den Supermarktkassierern, weil mich das interessiert hat, nach wie vielen wartenden Kunden bei Rewe die Kasse aufgemacht wird, eine neue, bei einem anderen Laden, wie das funktioniert mit Testkäufen, mit Ladendetektiven. Ja. Also richtig spannendes Themengebiet, aber es ist für eine extra Folge. Aber nochmal ganz kurz, rewind, paar Sekunden zurück, wie du warst auf dem Date mit eigentlich zwei Frauen? Drei Frauen? Also zwei waren Begleitung tatsächlich, ja. Weil die andere noch minderjährig war und das waren ihre Eltern. Das waren Mama und Papa, ja, genau. Du gehst auf ein Date und sie bringt zwei Freundinnen mit? Es war nicht wirklich ein Date. Sondern? Ich kann es jetzt nicht sagen, weil die Personen bestimmt alle zuhören. Das ist wirklich so. Das ist auch so ein Ding. Ja, aber ist ja nicht live, können wir ja rausschneiden. Ganz ehrlich, ja, aber doch, das schneide ich nicht raus. Das geht mir auf den Sack. Immer diese Verlierung mit von, wie hat denn da wieder geredet, wie meinst du denn da? Ja, dann date halt nicht die ganze Zeit irgendwelche Zuhörerinnen. Inzwischen ist meine Schwester, die neulich geschrieben hat, ich habe jetzt mal in den Podcast rein. Ich dachte so, Scheiße. Nein. Ach Stop du it. Scheiße. Meine Fresse. Macht aus jetzt die Scheiße. Ja, ich hatte ja einen Schrecken bekommen, als sie ja meine Mutter angeblich zuhört, aber es war ja doch dann nur ein Fan, der sich als meine Mutter ausgegeben hat. Ja, das geht nicht mehr. Also, Leute, lasst Mutter, uns doch leben. Bruder, Familie und Fangirls von Andreas. Ja, einfach bitte. Mal abschalten. Und jetzt. Dann haben wir halt nur noch die Hälfte an Klicks und Plays. Na, und dann ist es halt so. Aber Leute, es ist Entertainment. Es ist nicht alles wahr, was wir hier erzählen. Also bitte, Leute, ja. Hallihallo, ist das hier die krasse Frage? Nee, aber okay. Vielleicht ist sie ganz schnell, vielleicht ist sie auch Quatsch. Aber hau die ruhig mal raus. Okay, ich bin der Long Dong und habe zwei gute Freunde, die seit neuestem immer versuchen, mir einen zu keulen. Die sagen immer, es wäre nur Spaß und wir lachen, aber langsam mache ich mir Sorgen. Daher meine Frage, ist das noch ein Scherz oder soll ich es einfach über mich ergehen lassen? Das ist doch Bullshit. Ich glaube, es ist Bullshit, aber die Vorstellung ist ganz witzig, dass man zwei Freunde hat, die ständig versuchen, den höchsten Punkt des Genusses zu verpassen. Im Spaß. Hast du schon mal einen anderen Typen, der dir einen Schwanz gelangt hat? Ja. Wirklich? Ja, ja. Hast du es genossen? Ja, ja. Was? Nein, wenn er nur so ironisch aus Spaß. Ironisch dir einen runtergeholt, also doch. Ich habe ironisch einmal kurz reingestopft. Was? Nee, eventuell könnte das sogar ein Kollege. Während der Ready Player One ausstrahlen. Was? Nein, Quatsch. Wir haben doch gerade gesagt, es gibt Sachen, die sind nur Spaß. Und das war jetzt quasi eine Erfindung. Ich kenne den wahren Lars Pausen und den Spaß Lars Pausen. Nein, habe ich nicht. Also vielleicht mal so draufgehauen, weißt du, um einen zu ärgern. Weißt du, so ein Schlag. Also jemanden für immer zeugungsunfähig gemacht, meinst du? Als Spaß. Ja. Ah, nie wieder. Wo kriegst du denn jetzt deine Kinder her? Tierheim. Ach nee. Das nur, weil ich dir einen Stift geklaut habe? Ja. Nee, du oder was? Nee, noch nie einen anderen Männerpenis angefasst. Liegt aber daran, dass ich immer ohne Hände blase, tatsächlich. Deswegen fasse ich da nie groß an. Ja. Finde aber fand die Vorstellung ganz witzig. Irgendwas wollte ich noch sagen. Shit, bevor ich gefragt habe, ob. Ja, dann komme ich einfach nochmal mit einer kleinen Geschichte dazwischen. Es war so bei uns im Zeltlager, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, damals, als ich so 12, 13 war oder so, gab es wirklich Jungs, die sich gegenseitig einen runtergeholt haben. Was? Und es waren total heterosexuelle Jungs, doch, aber. Naja, wenn du 12 bist und deine Sexualität gerade, und ich wusste damals, konnte ich noch nicht mal hier Flüssigkeit generieren, und die haben sich aber dann gegenseitig da schon den Vulkan zum Ausbrechen gebracht. Was? Ja. Echt? Und das war cool, weißt du, weil das waren so die Coolen aus dem Zeltlager. Hä, und ich hab's nicht gemacht. Aber da ist man noch 6. Klasse schon. Nee, 5. Klasse und war das. Und ich hab's nicht gemacht und war daher tatsächlich der Uncoole. Und jetzt im Nachhinein denke ich war der fucking Coolste auf dem Zeltlager, weil ich nicht meinem Kumpel einen runtergeholt habe und das Sperma an meiner Hand runterlief. Alter! Das haben die Jungs im Zeltlager gemacht. Sorry, aber man geht doch, also. Was haben die gemacht? Man geht doch nicht tagsüber Fußball spielen und abends schießt man nochmal gegen die Latte oder was? Das geht doch nicht. Doch. Nee, dann schießt es aus der Latte. Ja. Naja, wenn es so die ersten Ejakulationen waren, die man als Junge bekommen hat, dann ist das wahrscheinlich wieder sowas Maskulines, Dominantes zu zeigen, guck mal, ich kann hier wichsen und mein Kumpel kann mir genauso einen wichsen. Ja, gut, ich denke, das ist schon krass, dass ich kommen kann. Nee, mein Freund kann mich auch zum Kommen bringen. Geil. Ich weiß wirklich noch, wie ich mich Komm damals her, gefühlt habe. Ich habe mich wirklich uncooler gefühlt als die anderen und als Außenseiter, weil ich niemanden an meinen Schwanz gelassen habe. Musstest du da zuschauen bei den anderen? Nee, ich habe weggeguckt. Aber es war im selben Raum? Die haben das schon unter dem Schlafsack oder sowas gemacht. Du bist komplett schockiert, ne? Ich finde, das ist doch... Also, das machen wir am besten so. Ja, echt. Bei uns sieht man ja die Pillermänner schon mit 5 alle. Das ist ja also Freikörperkultur, ne? Ja, stimmt. Da ist es halt Fatih meist der Erste, der einen runterholt, ne? Und schmeckt, ob's okay ist. Ja, das haben die sicher auch gemacht, ey. Ja, Oh Gott, Lars. Ja, ich hab das hat für mich auch nichts, bevor sie jetzt wieder erzählt, das ist ganz normal, das Kinder dich ausprobieren an sich rum. Das ist stockschwul. Ja, und auch das ist so normal. Da sieht man mal wieder dein Naturell, ey. Da lobe ich mir die Türken. Ja, du willst nur die Privatnachrichten verringern. Ich will jetzt zurückkommen in euren Kulturkreis, ja? Lasst ihr mal das in die Luft sprengen, dann komme ich auch wieder heim, ja? Gebt mir 1, 2 Frauen dafür und dann ist da alles okay. Wie viele Türken haben sie schon in die Luft gesprengt? Ja, meinst du hübsche Frauen? Ich mag das schon voll gern. Ich mag das voll gern, diese schwarzen Haare und mehr ist es ja eigentlich nicht. Braune Augen? Magst du das bei Frauen? Nee, mag ich gar nicht. Doch. So, jetzt müssen wir zum perversesten, ekligsten kommen. Oh, wirklich? Willst du das jetzt echt haben? Naja, wir haben jetzt noch 10 Minuten, dann vielleicht nochmal 10 Minuten so zum Rausschmeißer. Okay, gut. Danach nochmal so eine Frage wieder zum Runterkommen, damit die Leute. Zum Runterholen. Ja, dass die Leute nicht entlassen werden mit dem Ekel, was du jetzt uns präsentierst. Ah, okay, gut, warte mal. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Naja, wir können ja immer noch gucken. Also, ja, wir hatten hier schon Leute, die hinter das Kino geschissen haben, dabei onaniert haben. Also ich bitte dich. Ja. Und im selben Themengebiet. Hallo Lars und Andreas. Nee. Ich habe schon seit Jahren ein Problem bzw. eine Frage, die mich beschäftigt, die mir zu peinlich ist, dass ich sie meinen nicht vorhandenen Freunden stellen würde. Nicht mal im Internet konnte ich ernsthafte Antworten finden. Ich frage mich, Lars, ob es normal ist, dass man am Arsch bzw. am Arschloch so viele Haare hat, dass da jedes Mal Kot dran hängen bleibt. Ich brauche dadurch auch einfach viel zu lange beim Abwischen. Außerdem habe ich das Gefühl, dass ich eher alles verschmiere dabei. Ich frage mich, ob damit alle Männer und eventuell sogar Frauen mitzukämpfen haben. Ich bin männlich, 24 Jahre alt und habe Angst, dass andere meinen haarigen Arsch sehen und es abstoßend finden könnten. Ich hoffe, ihr könnt mich da etwas aufklären. Jesus. Aber es ist nun bei weitem nicht die ekligste Frage, die wir jemals hatten. Hier geht es wirklich nur um den völlig natürlichen Vorgang des Scheißens und des anschließenden Abwischens. Also ich weiß gut, nicht. Aber ist, man spricht ja von diesen, wie heißt das, Rosinen oder sowas? Gibt es da nicht eine ja, Bezeichnung für? Krummbiere, nee. Molokken? Ja, stimmt. Nee, doch, es gibt noch irgend so ein komisches, ja, gemurmeltes Wort, ne? Arsch. Krumm, Arschkrampen. Arschkrampen, nee, Arschkrampen. Arsch. Ah, irgendwer. Nee, Stubberetten? Nee. Soll ich das jetzt wirklich googeln? Nee. Wie nennt man Scheiße, die am Haar hängen bleibt, am Arsch hängen bleibt? Ich habe tatsächlich Krumbiere? Mal eine Frau getroffen, boah, die das gesagt hat, das Wort. Ach so. Nur das, nein, nicht, die es nicht hatte, sondern das Wort gesagt hat. Und ich fand sie da deswegen total unattraktiv. Also. Und sie hört jetzt wahrscheinlich gerade zu und du kannst dich in diesem Moment entschuldigen. Ja, in Real Life wollte ich mit ihr schlafen, sie hatte einen Freund. Aber trotzdem, für das hat es mir einfacher gemacht, als sie dieses Wort da immer gesagt hat. Ja, schreibt uns das Arsch, gerne mal, wie das genau heißt, auf Twitter oder so. Warte, nee. Ja, scheiß drauf. Ja, es liegt mir auch irgendwie auf der Zunge. Bären oder ekelhafter sowas. Ja, Klabusterbäre. Sowas, ja? Klabusterbären. Okay, ah, okay, kann sein, oh, ja. Es lag mir ekelhafterweise auf der Zunge. ja. Also ich finde erstmal, ich rasiere mir den richtig krass den Arsch. Also der ist richtig schön. Ja. Ich könnte jederzeit, weil ich immer nicht so sicher bin, wenn ich abends losgehe am Wochenende, ob ich nicht vielleicht doch extrem homosexuell bin. Und wenn ich das an dem Abend dann rausfinde, wäre es mir total unangenehm, wenn der Arsch nicht gepflegt ist. Deswegen hilft da auf jeden Fall rasieren, dann geht's schneller auf Toilette. Merklich schneller auf Toilette. Muss man dir einen Rimjob geben, bevor man da wirklich ran darf? Ja. Ich glaube, das würde eh dazugehören, um einfach die ganze Region zu sensibilisieren für Eindringen. Aber das ist auch sowas, ich weiß, eigentlich eine andere Frage, deswegen stellen wir die hier jetzt mal nicht ja, rein. Das wird sicherlich auch irgendwann mal kommen. Irgendwann, wenn wir nach Arschlecken fragen. Puh, zum oh Glück dieses Gott. Mal noch nicht. Also, da irgendwie muss man dachte ich so, letztens sind wir eigentlich ein Sex-Podcast? Nee, wir sind kein Sex-Podcast. Ja. Aber warum reden wir denn dann immer über so einen Schmuddelkram? Weil unsere Leute wissen, dass wir extrem krass viel Sex haben und gerne unser Wissen anzapfen. Weil die, warum? Ich sag's dir ganz ehrlich, weil das mit das Hauptproblem ist im menschlichen Leben. Ist, wie komme ich schnell an Sex? Ja, und halt auch, man redet nicht wirklich im Freundeskreis rüber und deswegen suchen die Leute Hilfe beim Gag-Reflex-Podcast, Leute. Männerverein. Ihr seid Männer völlig falsch. Ihr seid völlig falsch hier. Ja, also wenn du viel Haare am Arsch hast, dann ist es zunächst mal kein Problem, aber ich glaube, es kommt eher darauf an, wie nah die dann tatsächlich am Schließmuskel sind, dass du dann da auch tatsächlich Probleme beim Koten hast, oder? Also du kannst ja, es gibt ja Leute mit extrem behaarten Arsch, dass die komplette Backe voller Haare ist, aber das ist ja eigentlich kein Problem, es sei denn, du kackst im Liegen oder so. Vielleicht solltest du deine Kackposition mal ändern. Es kann ja sein, dass der Mann nie mitbekommen hat, dass man sich hinsetzt zum Kacken. Und dass er immer liegt beim Kacken. Also, wenn ich auf Toilette bin, dann ist es in etwa so diese Van Damme zwischen zwei LKWs-Position im Spagat über der Kloschüssel, sodass der größtmögliche Winkel ist. Oder halt mit zwischen den Waschbecken und Dusche oder was dann die? Genau, oder mit den Füßen auf der Klobrille in einer leichten Hocke auf der Toilette, um diesen Plumpsvorgang auch zu erhöhen. Ja. Und wenn du das machst, das sind zwei leichte Tipps, die ich dir an die Hand gebe, dann kannst du entspannt auf Toilette gehen. Aber ja, rasieren, vorsichtig. Rasier dich doch mal, meine Güte, ey. Krass rasieren, vorsichtig, dass du dir nicht das Po-Loch aufrasierst, weil das wird dann richtig blutig. Auch nicht die Hämorrhoiden einreißen. Sicher gehen kannst du, wenn du da mit einem Plug das einfach absteckst für die Zeit der Rasur und dann rumrum erstmal einschäumen und da so ein, zwei Stunden verbringst, dann ist es die safest way. Aber ganz ehrlich, wie widerlich bist du eigentlich? Also, beschreib erstmal noch den Gag-Reflex-Podcast an, ob es normal ist. Natürlich ist es nicht normal, dass du die ganze Zeit Scheiße mit dir in deiner Unterhose rumträgst. Ja, da kann man nochmal vorher drauf kommen, dass man sich die Haare vielleicht doch abrasiert und sich nicht denkt, ja, hat jeder gerade ein Stück Kot in seiner Unterhose? Ich kann dir sagen, ich habe in diesem Moment kein Stück Kot in meiner Unterhose. Ich bin nicht zu 100% sicher. Ja, ich weiß, das ist auch ein Bluff von mir, aber... Wir können es ja nicht nachweisen. Oh, Jesus. Ja, rasier dich mal und ansonsten geh mal zum Arzt. Vielleicht hast du ja irgendwie so eingewachsene Haare im Anusbereich oder irgendwie so eine komische Krankheit, ja, dass du da die ganze Zeit Klabusterbeeren hast oder so. Ich würde sagen, ordentlich rasieren. Dein Toilettenpapierverbrauch wird sich merklich reduzieren. Bei Zeiten vielleicht auch mal bleachen lassen, das Ärschle. Und ich würde auch... Ich würde den kompletten Hintern auch rasieren, weil wenn du es dann auf die Backen verschmierst, dann nimmt es halt gar kein Ende. Ne? Dann nimmst du da wieder ein Stück, dann schmierst du es noch höher und dann hast du es irgendwann hier auf der Schulter. Im Nackenbereich. Im Nackenbereich. Und dann bist du nur noch am Waschen des Nackens, sonst der Hintern vielleicht okay, aber dann musst du komplett duschen. Ich habe eine Zeit lang wirklich nur noch in der Badewanne groß gemacht, weil ich da dachte, das ist am hygienischsten. Da kann ich mich einmal gleich sofort abduschen und dann irgendwann das Wasser rauslassen. Einmal die Woche läuft dann das Wasser ab. Ja. Aber einen kleinen Tipp möchte ich dir nur mit auf den Weg geben. Wenn du den Rasierer dann benutzt, um deine Klabusterbeeren abzuschaben, guck mal, dass es vielleicht nicht der Rasierer deiner Affäre ist, mit dem sie dann später irgendwie ihr Gesicht, na gut, aber ihren Intimbereich oder so abschabt. Nee, wie heißt das? Oh Gott. Rasiert. Abschabt. Also das ist ja widerlich. Also bitte verwende auch nicht zum Beispiel meinen Rasierer. Die einzige Bitte, die wir haben, verwende nicht unsere Rasierer. Okay, letzte Frage. Jesus Christ. Ja, ich habe noch eine. Mal gucken, was du zu der sagst. Die hatten wir. Leichtfieber habe ich. Okay, letzte Frage. Es ist eher, es gibt da immer jemanden in der Community, der schickt uns immer so Fragenkataloge, die gar nicht seine Probleme sind. Aber da fand ich eine Frage ganz interessant. Vielleicht ist es wirklich ein schöner Rausschmeißer. Eines Morgens erwacht Lara Erika Pausen bzw. Andrea Lynch. Wer würde sich mehr über die plötzliche Weiblichkeit des jeweils anderen freuen? Beziehungsweise etwas weiter gefasst? Hefe, ja. Also, eines Morgens erwacht Lara Erika Pausen bzw. Andrea Lynch. Wer würde sich mehr über die plötzliche Weiblichkeit des jeweils anderen freuen? Ach so, dass ich quasi mir vorstellen könnte, dann mit dir zu gehen sozusagen? Nee, gar nicht. Was glaubst du, wäre denn von uns mit der gleichen Persönlichkeit die bessere Frau? Hübscher oder die bessere? Bessere Frau. Naja, ich bin ja schon als Mann sehr feminin. Also würde ich sagen, ich bin eine sehr gute Frau. Du findest, du bist sehr feminin? Ja. Wieso? Ich habe keinen Schwanz. Oh Gott. Nein, ich glaube, ich habe viele Eigenschaften, die man eher Frauen zuschreiben würde. Ich bin sensibel, ich bin sehr empathisch, mache mir sehr viel Gedanken über die Sorgen und Probleme anderer, anstatt über meine eigenen Probleme nachzudenken. Du stehst auf Männer. Ich stehe auf Männer. Diese klassischen Frauenattribute, ja. Ich mag so künstlerische Sachen, ich mag warme Farben, ich komme nicht mit so harten Jungszeug wie Autos und geiler Heavy wie Metal-Musik und so nicht klar. Ich bin schon so auch mal interessiert vielleicht an einer Ausstellung, an einem Ballett, Theatern und so. Und weniger eben an den klassischen Männerthemen. Also ich würde mich schon als sehr feminin beschreiben für einen Mann. Du nicht? Du warst ja total schockiert. Ich meine, ich sitze da wie so eine Tunte die ganze Zeit. Ich habe Haare, ich wurde früher als Mädchen geschimpft, weil ich aussah wie ein Mädchen. Ich bin eigentlich zur Hälfte eine Frau. Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich eine Frau wäre, dann hätte ich halt extrem viele Probleme, weil hässlich sein als Frau natürlich viel schlimmer ist als Typ. Ne? Da kann man ja immer noch mit Charisma und Erfolg an Sex kommen. Aber als Frau würde ich halt, also hätte ich mich, glaube ich, wahrscheinlich schon längst umgebracht, nehme ich mal an. Du wärst so eine richtig schroffe Kampflesbe. Oh ja, wahrscheinlich. Du wärst so ganz schlimm. Ganz schlimme. Oh nee, so eine Ossi-Tante dann auch noch. Eieiei. Oh, schön. Wenn du eine weibliche, also wenn du jetzt eine Frau wärst, ja? Nehmen wir, wie es in einem schönen Hollywood-B-Movie immer ist, du wachst morgen als Frau auf. Abseits von all den Repressalien, was wäre das, was du als erstes machen würdest? Was fändest du richtig geil? Aber jetzt nicht irgendwie masturbieren und Titten. Nee, nichts Sexuelles. Dich ficken lassen. Nee, das meine ich nicht. Von mir. Also ich glaube, ich würde mich mal wirklich Das könnte jetzt insgesamt so ein bisschen eklig rüberkommen. Im Sinne von, ist das für, ja. Nein, ich würde mich mal, glaube ich, ganz sexy anziehen und dann die Fußgängerzone entlang laufen und gucken, ja, wie das ist, wie das. Ich glaube nämlich wirklich, wenn ich mal eine Frau beobachte, die eben hübsch entlang läuft an, ja, an der Straße, und dann beobachte das mal, wie die wirklich von jedem angeguckt wird. Klar, und ich weiß, du noch, natürlich nicht starrst, ne? Ja klar, auch von mir. Ja. Deswegen glaube ich, wäre das mal wirklich ein interessantes Experiment zu sehen, wie das wirklich ist, wenn du in einen Club reinkommst und jeder, also ich kenne das ja schon, wenn ich irgendwie in so eine kleine Kneipe oder so reinkomme, wo nur 10 Leute drin, ja, sind und 10 davon sind jeden Tag da, wie du dann angeschaut wirst, was ich hasse. Und so ungefähr muss es für Frauen wahrscheinlich, für sehr hübsche, sexy, aufreizende Frauen sein, wenn sie irgendwie einen Club betreten, und das würde ich gerne mal erfahren. Ist mir als erstes eingefallen, weil ich ein Feminist bin, ein guter Mensch. Und ja, du? Das stimmt. Ich glaube, ich würde einfach mal bleachen, mich ganz normal für einen Job bewerben und einfach nicht ernst genommen zu werden. Das wäre, glaube ich, das Erste, was ich machen würde. Mal so ein Praktikum absolvieren, wo der Chef einem an den Arsch fasst, und würde dann, glaube ich, relativ schnell anfangen zu lernen, wie man kocht. Sowas halt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es so eine einzelne Situation gibt. Glaube ich einfach nicht als Frau. Ich meine, du hast ja nur Scheiße. Ich hätte sofort Angst vor den Tagen und so einer Scheiße. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das muss doch das Absurdeste der Welt sein, dass du regulär Blut verlierst. Ja. Also bei uns ist, wenn wir Blut sehen, Alarmstufe rot, wir könnten die nächste halbe Stunde tot sein. Ja. Und bei denen ist es einmal im Monat. Jetzt weiß ich übrigens, was ich vorhin noch sagen wollte, von wegen hat dir schon mal ein anderer einen Schwanz gefasst. Warst du schon mal beim Urologen? Nee. Aber wir haben schon Ärzte einen Schwanz gefasst und auch ins Arschloch rein. Ja, sorry, ich hatte ein hartes Leben, eine harte Kindheit. Ich hatte nämlich vor kurzem Angst, dass ich zum Urologen muss. Warum? Tatsächlich. Nee, exakt, ich möchte es detailliert wissen, warum. Nee, aber ich dachte, ich hätte da eine Art Entzündung oder sowas. Aber war dann doch nicht. Nee. War doch alles gut. Ja, war nur so ein kleiner Pilz, der dann wieder weggegangen ist. Ein kleiner Pilz, der halt jetzt innerhalb von 8 Wochen ganz entspannt weggegangen ist. Durch Übertragung, ich habe mir den raussaugen lassen. nee, Quatsch, aber deswegen, da dachte ich, das war meine größte Angst. Oh shit, jetzt sieht zum ersten Mal in meinem Leben jemand anders meinen Penis. Das hätte mich halt komplett geängstigt. Ja gut, so gesehen, also bei dir ist es ja wahrscheinlich wirklich so, dass sehr wenige Leute meinen Penis haben schon sehr viele Leute gesehen, weil ich Sportler bin. Ich bin nicht nur Feminist, ich bin auch noch Sportler. Ach so, wegen des Duschens. Ja. Ich dachte, weil du für deine Leistung irgendwie belohnt wirst oder enge Hosen anhast oder so. Nein, so, weil wir natürlich früher in der Umkleidekabine ständig die Schwänze von allen Menschen gesehen haben. Oder wenn du mal im Fitnessstudio bist, siehst du auch die ganze Zeit Schwänze und zeigst deinen Schwanz. Darum geht dir so gerne ins Gym. Und zeigst deinen Schwanz sozusagen. nee, deswegen ist es für dich, muss es ja eine absolute Katastrophe sein, dann beim Arzt zu sein und dem den Penis zu sagen. Ja, aber würdest du zu einer Urologin gehen? Ja. Und genau das hatte ich mir nämlich dann überlegt. Echt? Dass wenn, dann würde ich lieber zu einer Frau gehen. Was? Und am besten eine unter 40. Gerade wollte ich sagen, ich würde doch nie zu einer Urologin gehen. Wie schlimm ist es denn, wenn das eine hübsche Urologin unter 30 auch noch ist? Hä, aber das ist doch super. Dann kriegst du eine Erektion. Na und? Ja, wie peinlich ist das denn? Das ist doch nicht unangenehm. Ja, zeigen Sie mal Ihren Pilz da, Herr Links. Das ist ganz natürlich. Der wird ja immer größer. Können Sie den gut sehen? Warte, jetzt müsste es besser gehen. Nee, das ist, finde ich okay. Das ist gelernt, das ist gewohnt, aber von einem 50-jährigen Mann, also da hoffe ich, dass ich da noch ein paar Jährchen habe. Nee. Bis ich das machen muss. Nee. Sollte man sowieso, wir sind 30, mit 30 sollte man sowieso ab und an mal hingehen. Zum Urologen? Ja. Boah, ich gehe nicht zum Urologen. Wenn man ey. Nur bei der Anmeldung mal das Ding auf den Tisch haut. Aber irgendwie doch. Schön die Prostata mal anfühlen oder so. Kann man das nicht mit dem Selbst, kann man nicht selbst sich irgendwie einen Finger reinstecken und dann so einen Selbsttest machen? Muss ja erst mal ganz ehrlich, kann man das mal. Werden. Ey, jetzt mal ganz ehrlich. Einen Arzt bei der Prostata-Untersuchung, ich glaube, der macht ja nichts anderes als zu fühlen. Ne? Der hat ja keine Gerätschaften, sondern er guckt einfach, ist die Prostata irgendwie vergrößert. Und das wird er wohl irgendwie mit einem Finger machen. Kann man da nicht mal so ein schönes YouTube-Video, so ein Sami Slimani How-To-Tutorial, wie man seine Prostata anfingert, machen? Also das würde ich dann gerne selbst übernehmen. Ja. Aber so zur Vorsorge würde ich tatsächlich auch gerne mal gehen, aber jetzt nicht unbedingt da, aber so insgesamt mal das Herz checken lassen. Wir gucken, können ja gegenseitig mal fühlen einfach mal. Schauen wir mal. Und spielst du schon was? Ich stehe mir so wie so ein Human Centipede. Ja. Ich bin mir ja nach wie vor nicht sicher, ob ich nicht doch einen Hirntumor habe. Ach Gott. Das wäre echt schade. Nee, wirklich. Das war schon zu wenig Enttäuschung. Nee, weil ich gerade an den Geschäftspartner dachte, das alles überschreiben lassen. Oh. Die Gag-Reflex-GbR. Das ist echt jetzt das Problem, weil dass ich eigentlich unter deinem Gehirntumor leide, das ist mich gerade nervt. Bei der Firma. Die ganzen Formulare, die du dann ausfüllen müsst. Deswegen haben wir doch den Vertrag unterschrieben. Tod eines der Geschäftspartner. Aber jedes Mal, wenn wir rausgehen aus dem Keller und du dich oben stößt, denke ich so, oh nee, schon wieder Firmenwert verloren. Lange hat der Typ nicht mehr, so wie bei Homer Simpson irgendwann mal, ja noch 12, nee, bei Family Guy war es. Ich glaube noch, bei Homer, ich weiß nicht, noch 12 Gehirnerschütterungen und er stirbt und dann kamen immer mehr. Ja, ich glaube es war. Ah, das waren die Simpsons. Simpsons. Ach, wie schön, Andreas. Ich glaube, das war's jetzt vorerst. Auf jeden Fall. Danke für alle, die ihre Mails eingeschickt haben. Letzten Monat gab es keine Folge, aber die Fragen sind natürlich weiterhin im Umlauf. Und wenn die noch nicht beantwortet wurde, dann kann es trotzdem sein, dass sie drankommt. Sonst schickt gerne weiter fleißig neue Fragen an mail@gagreflexpodcast.de, wenn ihr unsere Expertise braucht oder einfach einen schönen Lacher haben wollt für eure ernstzunehmenden Probleme. Wieso haben wir denn letzten Monat keine Folge veröffentlicht? Ja, weil wir beide sehr busy waren. Urlaub auch, ne? Stimmt, Urlaub 2 Wochen. Und so ein Shit. Nee, stimmt gar nicht. Das war im Februar. Da bin ich noch reingekommen für eine Folge. Wien waren wir zusammen. Ja, irgendwie so ein paar Sachen die waren Nummern da eben. Halt, also für die viel schön, dass ihr euch da gesorgt habt. Uns irgendwann mal streiten? Was? Glaubst du, wir könnten uns irgendwann mal komplett zerstreiten? Ja, frage ich mich auch, aber glaube ich nicht. Du? Nee, dann auch nicht, nee. naja, man ist ja manchmal anderer Meinung, aber ich glaube, wir gehen uns dann ganz gut aus dem Weg und hauen uns kurz ein, zwei Meinungen rein und das war's. So, ihr könnt uns jederzeit unterstützen auf Patreon. Wir werden natürlich dafür sorgen, dass ihr uns bald auch außerhalb von Patreon mal unterstützen könnt. Da sind wir gerade dabei. Jetzt geht's aber erstmal um Patreon. Und da möchte ich jetzt vorlesen, wir haben so eine kleine Regelung, dass alle, die uns $5 spenden, hier namentlich erwähnt werden. Und das möchten wir jetzt tun, und zwar ganz schnell hintereinander. Man kann auch immer nicht so genau sehen, welche Folge und so weiter, weil wir lesen jetzt die aktuellen Leute, die gerade in diesem Monat zumindest noch angegeben haben, dass sie uns unterstützen. Genau, zum Beispiel der Bumba Fritz. Dr. Geilheit, was geht? Paul-Erik Larsson. Benji. Patrick, was geht? Explorer 7J. Andreas Lingsch. Aha. Alex, die Klarinette. Ingrid Pausen, inzwischen sind es alles unsere Namen. Ja. Sarah Lüg. Ja, Lueg, glaube ich. Ja. Dann der untenrum Joker. Und Corbinian Lor. Next Gen Pam. Das enorme Lineal. Micha Hu. Alexander Hoffmann. Daniel Elzner, mein Freund. Air Canada. Großartiger Feldstecher, danke für deinen Support. Fabian Spampinato. Sascha Hornung, was geht bei dir? Robinson Husu. Yannick Meyer, danke, Mann. Bonaventura Sülzfleisch, was geht? Alex Thurmann, alter Haudegen. André Kajo. Eddie Wein raus, Homie. Trombone. Jonas Winkler. Patrick Hennig. Yannick Heck. Jens Zerhusen. Lukas Rauscher. Und Eduard K. Danke für eure Unterstützung. $10 und ein Überraschungsvideo zugeschickt bekommen. Hans Kork. Uther. Jan Zettergren. Simon Müller, mein Freund. Fabibi. Paddes, was geht? Stefan Frigio. Jim Panse. Und Evelyn Schütz. Und good old Gerebor. Und vielen Dank auch an unseren Star und Sieger des heutigen Podcasts. Und zwar mit $25 unterstützt hat uns Terra MX. Auch du kriegst ein Video zugeschickt. Und vielen Dank für eure Unterstützung. Ohne euch wäre das nicht möglich. Wir hoffen, dass wir auch weiterhin auf eure Unterstützung zählen können. Empfehlt uns gerne weiter an eure Freunde und hinterlasst uns positive Bewertungen auf iTunes. Nächste Woche werden wir mal wieder ein paar Bewertungen vorlesen, würde ich vorschlagen. Beziehungsweise nächstes Mal. Ja, das waren unsere Fragen. Und das waren eure Antworten. Jo, also Andreas, bis nächstes Mal, ne? Danke. Ciao. Geflecht.